Schön, ja. Herzlich willkommen hier zum Thema Content Marketing. Ich begrüße als Moderator den Speaker heute, neben mir den Thorsten Piening. Der Vortrag ist heute prozessorientiertes, softwaregestütztes und integriertes Online-Marketing in der Praxis. Hört sich ziemlich schlimm an, haben auch viel Mühe gegeben, diesen Titel zu wählen. Und vor allen Dingen geht es darum, Content Marketing ist irgendwie in aller Munde. Jeder möchte irgendwie Content Marketing machen, aber ein Großteil macht es halt schlichtweg falsch. Deswegen halt heute auch der Vortrag, um es anwendbar für euch zu machen und auch wirklich Erfolge damit zu erzielen. Kurz zu meiner Person, wer ich so bin. Mein Name ist Thorsten Piening, bin für Online Marketing relativ alt, 43 Jahre, verheiratet, ein Kind 4 Jahre. Und bin 2001, 2002 das erste Mal selbstständig geworden als Gesellschafter in der Internetagentur. Das Ganze ist gewachsen, 2008 auf insgesamt 40 Mitarbeiter, habe das Unternehmen verkauft. Heute würde man sagen, man hat einen Exit gemacht. War von 2008 bis 2010 bei Ströer, das ist der mit der Plakatwerbung und mittlerweile auch digital unterwegs. Und habe 2011 meine erfolgreichste Gründung gemacht. Familie, Tochter ist halt wie gesagt 4 Jahre alt, parallel halt die Quality Traffic GmbH, eine Agentur für Online-Marketing mit aktuell mehr als 30 Mitarbeitern. Gut, ich bin als Dozent unterwegs bei verschiedenen Veranstaltungen, Institutionen, auf der anderen Seite halt auch Organisator einer eigenen Konferenz, der OMKB, in Bielefeld. Wer hat schon von Bielefeld gehört? Ja, Veranzeichen. Also bitte nicht erwähnen, dass es Bielefeld nicht gibt. Ich bin der lebende Beweis dafür. Und wir gehören mit der OMKB auch zu den größten Konferenzen mittlerweile in Deutschland mit ungefähr 700 Teilnehmern. Selber auch Gründer. Eine Firma für regionales Online-Marketing, die RegioMatch GmbH. Kaffee-Abo, wo wir halt Kaffee verkaufen. Bei der Gelegenheit vielleicht möchtest du auf die Aktionen aufmerksam machen für Nespresso gegen Nespresso draußen. Gerne im Anschluss. Erzähl du mal weiter, ist gerade so spannend. Okay. Also Kaffee sozusagen verkaufen wir auch online unter kaffeeabo.de. Und Tunero ist ein Shop für Sport- und Gewindefahrwerke in Berlin, wo wir beteiligt sind. Persönlich habe ich mit dem Thema relativ wenig zu tun, aber es läuft. Wir machen dort auch Umsätze im 7-stelligen Bereich und sind auch Break-Even. Das heißt, insgesamt habe ich, glaube ich, in meinen mittlerweile 43 Lebensjahren so 12, 13 Firmen gegründet. Nicht alle erfolgreich, es waren auch Misserfolge dabei, aber größtenteils hat das ganz gut funktioniert. Hier nochmal ein Bild von der Online-Marketing-Konferenz in Bielefeld. Nächstes Jahr nochmal am 31.03. Und die letzte Folie zu meiner Person, die Quality Traffic GmbH betreibt selber Online-Marketing, ist seit 2011 am Start, aktuell 34 Mitarbeiter, eigenfinanziert, Inhaber geführt und in Bielefeld, also mittlerweile auch einer der größeren Agenturen in Deutschland. Content Marketing. Wer von euch hat schon mal Content Marketing betrieben? Ja, eins, bei dir ist es unfair, du machst es wahrscheinlich mit Erfolg. Wer hat den Erfolg, den er sich vorgestellt hat, damit erreicht? War klar. Bei dir glaube ich das halt auch, bei vielen ist es vielleicht nicht der Fall. Content Marketing, und zwar ist das halt eine ganz wichtige Sache. Ich komme gebürtig aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung und da wird Content Marketing mittlerweile an jeder Straßenecke rausposaunt. Man macht kein Linkbuilding mehr, man muss Content Marketing machen, das ist ganz toll. Aber es wird halt oftmals falsch betrieben. Es werden keine Ziele gesetzt, es wird falsch umgesetzt, es werden Inhalte geschaffen, die die Zielgruppe gar nicht interessieren. Also die interessieren irgendwelche Leute, aber nicht die Zielgruppe. Und das ist halt schlichtweg falsch. Und ich bin halt ein gebürtiger Westfale. Das heißt, Westfalen sind, ich habe das vor kurzem mal in so einer Präsentation reingeschrieben, grundkonservativ, solide, Stück weit langweilig und bodenständig, weil in Bielefeld haben wir nicht viel, was uns ablenkt. Ja, in Berlin ist das vielleicht anders, aber in Bielefeld, da hat man das Hermannsdenkmal in der Nähe und da war es das ungefähr. Und von daher versuche ich halt immer, wenn es um Kreativität geht, wirklich Prozesse zu finden. Denn nichts, wenn Sie im Unternehmen oder wenn ihr im Unternehmen etwas habt und keinen Prozess dafür, dann wird es nicht dauerhaft funktionieren. Und ich bin auch nicht kreativ. Meine Frau meint das zwar ab und zu, ich gebe mir auch Mühe, aber es klappt halt nicht immer. Und dafür versuche ich immer, Prozesse zu finden. Content Marketing ist grundsätzlich von der Definition, Inhalte zu schaffen, die informieren, beraten oder unterhalten. Ja, stocksteife Definition von Wikipedia. Meine Frau hat gestern noch gesagt, Mensch, Wikipedia hat so keine bessere Quelle. Ich sage so, das war noch bei weitem die beste Definitionsmöglichkeit. Alle anderen waren noch schlimmer. Aber Content muss nicht unbedingt begeistern oder unterhalten. Content muss im Endeffekt erstmal die Zielgruppe ansprechen. Und die Frage ist, was interessiert die Zielgruppe überhaupt? Guy Michelin oder sowas sagt jemandem vielleicht was, das ist auch Content Marketing, sicherlich, wem ist es nicht bekannt? Also ja, nicht so viele Gourmets hier unterwegs, aber den meisten Leuten sagt es was. Ein Reifenhersteller kommt auf die Idee, Kunden etwas anzubieten, die viel unterwegs sind, damit sie halt gute Restaurants finden. Sehr, sehr alt. The Furrow von John Deere, also eine Kundenzeitschrift für Landwirte, die Zielgruppe sozusagen über eine Zeitung oder eine Zeitschrift zu binden, zu informieren und zu hypen. Angeblich der Erfinder des Content Marketings, ja, 1895. Dann gibt es den Pirelli-Kalender, das ist halt Content, der nicht informiert, sondern der gegebenenfalls mehr unterhält, ist aber im Reifenbereich oder zum Beispiel bei der männlichen Zielgruppe auch etwas bekannter. Und es gibt halt Dr. Oetker, kommt aus Bielefeld und ist eigentlich, wenn es um den Erfinder des Content Marketings geht, der Erfinder des Content Marketings. Denn 1891, 4 Jahre vor John Deere, ist Dr. Oetker hingegangen und hat gesagt, wir machen Backmittelrezepte oder Rezepte auf diesen kleinen Backtütchen, Backpulvertütchen. Und damit war halt Content Marketing geboren. Inhalt, der mich begeistert, der mich informiert, der mich unterhält, den ich halt brauche, der nützlich ist. Ganz einfach, pragmatisch. Punkt. Wie gehen wir jetzt halt prozessorientiert, softwaregestützt und integriert an das Thema halt ran? Ich bin halt Westfale, grundsätzlich konservativ, langweilig, bodenständig und prozessgetrieben. Ich brauche für alles Prozesse, weil sonst kann ich es nicht skalieren. Das heißt, wenn man im Unternehmen mehr Mitarbeiter hat, müssen die Mitarbeiter auch selbstständig in der Lage sein, Content-Themen zu identifizieren. Und wir haben das ganze Thema wirklich mal analytisch angegangen und haben gesagt, wie gehen wir solche Themen halt prozessgestützt an? Das eher erste Bereich ist halt wirklich zu schauen, was interessiert überhaupt meine Zielgruppe? Ja, recherchieren, Identifizierung von Themen, dann festzustellen, das Thema, was ich jetzt für interessant erachte, wird das tatsächlich nachgefragt? Es gibt ja nichts Schlimmeres, als etwas zu tun, was unnötig ist. Ich weiß nicht, ob jemand das von Ihnen schon mal erlebt hat, auch von euch. Ich hoffe, dass du es okay. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch schon mal erlebt hat, dass man halt etwas macht und nach 3-4 Stunden feststellt, das war komplett unnütz. Ja, also man hat nichts gelernt. Das ist immer so die letzte Eskalationsstufe. Es hat nichts gebracht, aber ich habe vielleicht was gelernt. Man hat nichts gelernt, man hat einfach wirklich nur Zeit verschwendet. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das wertvollste Gut eines Unternehmers ist seine Zeit. Denn damit muss er am wirtschaftlichen oder damit muss er halt wirklich wesentlich wirtschaften. Also wichtig ist, wenn ich Content produziere, wird diese überhaupt nachgefragt? Reicht das halt aus? Erreiche ich meine Zielgruppe auch in der Quantität? Die Produktion des Contents, da zeige ich gleich auch nochmal ein Beispiel dazu, also in welcher Form, in welcher Art produziere ich den. Die Publikation, wo soll es halt veröffentlicht werden? Die Promotion, ich möchte dafür Leser gewinnen, ich möchte Leute erreichen, die meinen Content auch schlichtweg konsumieren. Und ich möchte halt einen Prozess haben, weil ich bin der Ostwestfale, ich muss überprüfen, ob ich Erfolg gehabt habe. Nichts ist schlimmer, das machen vielleicht klassische Agenturen heute noch, aber keine, Christian wird das bestimmt bestätigen, keine Online-Marketing-Agenturen. Es geht halt immer um Zahlen und immer um Erfolg. Wir sind immer messbar. Und auch Content-Marketing muss messbar sein, damit ich es halt auch steuern kann. Keine Zahl, nichts zu steuern, ist doof. Wie gehen wir also an so ein Thema ran? Stichwort, ich habe mal so ein Beispiel hier durchgezogen zum Thema Lampen. Wer von euch hat Lampen zu Hause mit Strom? Kurzes Handzeichen, ein großer Teil. Wann habt ihr das letzte Mal eine Lampe gekauft oder mehrere Lampen gekauft? Was war der Anlass dazu? Umzug, schön, schönes Thema. Genau das ist so dieser Bereich, es gibt Lebensphasen, es gibt unterschiedliche Zeitpunkte in einem Leben und dann gibt es halt auch Abschnitte, wann man etwas benötigt oder etwas kauft. Und die Frage ist wirklich ein Thema zu verstehen, nicht zu sagen, ich mache mal irgendwas zum Thema Lampen, sondern vielleicht auch zum Thema Umzug. Ich versuche, meine Zielgruppe zu erreichen und denen vielleicht Inhalte zu bieten, wie zum Beispiel eine Umzugscheckliste zu erstellen und zu sagen, wenn du Lampen brauchst für deinen Umzug, die kannst du halt bei uns online kaufen. Also ein bisschen weiter über das Thema hinausdenken. Bei Google ist mittlerweile in Deutschland europaweit die meistbekannte und meistgenutzte Suchmaschine, über 90% Marktanteil. Da gibt es die Funktion Google Suggest. Das heißt, wenn man bei Google etwas eingibt, wie zum Beispiel Lampen, dann schlägt Google sofort weitere Begrifflichkeiten vor. Auch für die, die mitschreiben oder sowas, ich stelle die Präsentation gerne online zur Verfügung, dann sparen Sie sich das Schreiben. Ja? Lassen Sie Bäume leben, ich stelle das digital zur Verfügung. Hypersuggest zum Beispiel ist ein Tool, was kostenlos ist. Da kann man den Begriff Lampen eingeben und es wird sofort angezeigt, wie Lampen bei Google gesucht werden. Ja? Lampen Wohnzimmer, Lampen Kinderzimmer, Lampen selber bauen, aber auch Lampe anschließen. Und Lampe anschließen ist ein typisch informationaler Suchbegriff. Es gibt transaktionale Suchen, navigationale Suchen, aber anschließen ist informational. Und wenn ihr das mal ausprobiert zu Hause, dann seht ihr relativ schnell, dass Google auch erkennt, dass es eine informationale Suche ist und die Suchergebnisseite ändert sich komplett. Scheibenwischerblätter kann man eingeben, das ist eine. Scheibenwischerblätter wechseln, das ist eine informationale Suche. Da kommen Fragen- und Antwortenportale, da kommt ein YouTube-Video. Da gibt es gar keine Google-Anzeigen mehr, also es ist komplett anders. Und da geht es darum, Inhalte zu schaffen, die im Internet nachgefragt werden und wo ich sagen kann, das ist ein Thema, was meine Zielgruppe wirklich interessiert. Das ist sozusagen ein Tool, um Themen zu identifizieren. Und dann geht es darum, stimmt das jetzt tatsächlich? Wird so eine Umzugscheckliste gesucht? Wird Lampen anschließend tatsächlich gesucht? Und wie häufig wird das gesucht? Da hat man die Möglichkeit, bei Google AdWords halt Werbung zu schalten. Einfach so testweise, also nicht um jetzt ein konkretes Ziel zu erreichen, sondern einfach diesen Suchbegriff einzubuchen und zu sehen, wie häufig liefert Google Werbung zu diesem Suchbegriff Lampe anschließen aus. Und dann sehe ich relativ konkret, wie viele Leute suchen das pro Tag. Und sie glauben gar nicht, oder ihr glaubt gar nicht, wie häufig das gesucht wird. Mir ist das gestern noch passiert, mir war es ein bisschen unangenehm. Ich hatte einen Kundentermin und Guyen hieß die Frau, also ein sehr häufiger, beliebter Nachname, aber die Aussprache ist katastrophal und ich beherrsche die Sprache nicht. Also habe ich im Internet geschaut, wie der Name halt korrekt ausgesprochen wird. Ich wollte mir also nicht die Blöße geben. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut kann, deswegen wiederhole ich den Namen auch nicht. Aber da gab es ein Video bei YouTube mit insgesamt 1,8 Millionen Aufrufen dazu. Also das Problem haben auch 1,7.999.000 andere gehabt und sich das der Thematik angenommen. Das ist halt auch Content, der produziert wird. Bei YouTube, 25% aller Anfragen, die bei YouTube gestellt werden, sind Do-it-yourself-Videos. Da geht es um Heimarbeit, da geht es um Tipps und Co. Dafür wird es genutzt. Die Frage auch hier wieder, Content. Wenn ich also weiß, Lampe anschließen wird gesucht. Und jetzt kommt wieder dieser schnöde, öde Westfale, der so wenig kreativ ist. Kreativ sind wir schon, vielleicht habe ein, zwei Flaschen Wein, aber so viel Wein kann ich auch nicht immer trinken. Deswegen brauchen wir Prozesse. Dieses von Talkabout habe ich mich mal bedient, das ist halt eine schöne Übersicht, die aufzeigt, welche Möglichkeiten an Content gibt es denn. Es gibt zum Beispiel Audio, es gibt Video, es gibt Text und es gibt auch Grafiken und dann kann ich auch noch hingehen, in welcher Form baue ich diese Sachen halt um. Also inwiefern setze ich das Ganze um? Entschuldigung, habe ich eins zu weit gesprungen hier. Da sieht man zum Beispiel auch beim Text, mache ich ein Interview, mache ich eine Reportage, mache ich einen Bericht. Also wie muss dieser Inhalt erstellt werden? Und gerade mit so einer Vorlage, mit so einer Schablone sehe ich halt auch die gesamten Möglichkeiten. Dann denke ich, ach, ein Ratgeber, das wäre doch mal was Tolles. Oder ja, zum Beispiel auch beim Lampe anbringen, vielleicht so ein Schaubild oder so eine Checkliste dazu, vielleicht vorher zum Sicherungskasten gehen und den Strom abstellen, wäre ja immer so ein sinnvoller Tipp. Das sind halt so Sachen, wenn ich strukturiert rangehe, weiß ich relativ schnell, welche Möglichkeiten ich auch habe. Weil die meisten von euch, oder würde ich genauso machen, denken wahrscheinlich beim Content erstmal an Text, vielleicht noch an Grafiken, aber wer denkt schon an Audio, wie zum Beispiel ein Podcast oder ähnliches, was ich mir fürs Auto herunterladen kann. Wenn ich also zum Beispiel dann sehe, YouTube, passendes Beispiel, Lampe anschließen, dieses Video hat 83.000 Aufrufe. Und das wird bei YouTube bleiben und es wird jeden Tag immer weitere Aufrufe bekommen. Bei Lampe anschließen wird gesucht, weil nicht jeder von uns ist Elektriker, nicht jeder weiß, welche Farbe bei welchem Kabel was welche Bedeutung hat. Und genau diesen Inhalt kann ich teilweise auf einfache Art und Weise erstellen. Und eben halt auf meiner eigenen Homepage, bei YouTube oder wo auch immer halt wirklich bereitstellen und publizieren. Das ist jetzt erstmal schön. Ja, wir haben erstmal erkannt, wir wissen ungefähr, welche Themen sind spannend. Wir wissen, was können wir vielleicht dazu produzieren. Wir können uns auch noch überlegen, wo hauen wir das Ganze raus. Und das ist auch der Prozess, was viele andere Unternehmen heute machen. Wir produzieren einfach mal Content. Wir publizieren den auf der eigenen Webseite. Und dann, was dann? Genau, nichts. Wir hatten vor kurzem einen Kunden, den Namen erwähne ich jetzt nicht, weil das wird, glaube ich, auch aufgezeichnet. Da sagte mir die Mitarbeiterin hinterher, wir haben über das Thema Content gesprochen, dann sagt die Mitarbeiterin zu mir, du Thorsten, die haben ganz, ganz viel Content. Ich sage, das kann gar nicht sein. Doch, auch bei diesem YouTube, ja. Die haben extrem viele Videos gehabt, die haben auch richtig gute Videos gehabt, gegen den Kosmetikbereich. Die haben halt ganz tolle Texte gehabt, aber die hat halt keiner gefunden. Weder auf der Homepage noch über Google. Also die Videos hat auch keiner angeschaut, weil die wurden auch nicht gefunden. Ganz wesentlicher Punkt ist, wenn ich Inhalte produziere, dann muss ich auch auf diese Inhalte aufmerksam machen. Ist irgendwie klar, oder? Das Ganze kann man machen auf der einen Seite wirklich durch Suchmaschinenwerbung und durch Suchmaschinenoptimierung. Ganz einfaches Ding. Und vielleicht auch so ein kleiner Hinweis nochmal dazu. Bei der Suchmaschinenwerbung, gerade bei informationalen Suchanfragen wie Lampe anschließen, wie Scheibenwischer, Blätter wechseln, schwieriges Wort, da bucht ja sonst kein anderer Werbung. Das heißt, die Werbung ist eben extrem günstig und man kann da wirklich viel mit erreichen. Auf der anderen Seite, wofür haben wir E-Mail-Marketing? Ich höre es immer wieder, auch aus Kundengesprächen heraus, ja, Piening, wir haben schon E-Mail-Adressen. Ja, wir haben auch viele, so auch im sechsstelligen Bereich. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt so ein Opt-in. Also, ja, was können wir denn da machen? Ich äußere mich dazu jetzt nicht irgendwie öffentlich, aber der Punkt ist halt der, dass man gerade, wenn man Inhalte schafft, diese Inhalte ja auch auf unterschiedlichen Wegen auch wirklich verteilen kann. Über Newsletter zum Beispiel, über einen Blog, über Facebook. Wofür hat man denn die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Kanäle, um seinen Content wirklich zu verteilen, um Leute darauf aufmerksam zu machen? Der andere Bereich, das klingt jetzt ein bisschen hart, weiß nicht, wer von euch kennt noch diese Tageszeitungen? Vielleicht kurzes Handzeichen? Ja, nicht so bekannt. Also wer noch welche hat, gut aufheben, die sind irgendwann viel Geld wert. Früher war das so, also meine Eltern haben sowas noch zu Hause, da gab es Leute, die haben Bäume getötet, kleingeholzt und die dann bedruckt mit Druckerschwärze und dann an Haushalte verteilt, die dafür Geld bezahlt haben. Heute läuft das digital, auch die Verlage merken das ein wenig. Und gerade auf diesen Verlagsseiten, einige von denen sind online noch existent, ich will das jetzt nicht zu hart sagen, darüber hat man die Möglichkeit, auch wirklich Advertorials zu kaufen oder sich dort zu präsentieren. Stichwort zum Beispiel Neue Westfälische oder Westfalenblatt oder Bild-Zeitung zum Beispiel. Die arbeiten im Regelfall halt auch mit Plister, Outbrain oder Ligatus zusammen. Und darüber habe ich die Möglichkeit halt auch, meinen Content wirklich auf Klickbasis halt zugänglich zu machen. Also ich sage, ich zahle pro Klick und bekomme dadurch Besucher. Ist ein spannendes Thema, weil man dort halt auch eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Nochmal zum Prozess. Auf der einen Seite produziere ich den Content. Jetzt muss ich nur gucken, ich traue mich gar nicht den richtigen. Doch, da unten ist der Knopf. Den Content, den ich produziere, ich führe im Endeffekt über die unterschiedlichen Kanäle Besucher hinzu. Ist ja wichtig, ne? Damit was passiert. Also hat mein Content jetzt Besucher, sind ja da, ich habe da Werbekanäle angemacht. Das ist jetzt schon mal grundsätzlich gut, oder? Oder? Ja, das ist schön. Aber der Nachteil ist ja, ich bin wieder Ostwestfale und die Ostwestfalen haben ähnlich wie die Schwaben einen Igel in der Tasche. Das heißt, wir geben ungern Geld aus. Höchstens, wenn wir Geld damit verdienen. Das haben wir in diesem Fall ja noch gar nicht getan, oder? Noch nichts. Ich habe nur Geld ausgegeben. Für einen Ostwestfalen das Schlimmste, was ihm passieren kann. Also, was machen wir? Wir markieren die Nutzer. Ich habe die Möglichkeit, ich kann ja auch nicht erwarten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das höre ich immer wieder. Ich kann nicht erwarten, dass jemand sofort auf meine Shop-Seite kommt oder auf meine Webseite und sofort etwas kauft. Es gibt Sachen, da dauert der Prozess von dem ersten Kontaktpunkt bis zum Kauf mehrere Monate, Wochen teilweise. Und ich muss halt versuchen, eben damit mit dem Nutzer in Kontakt zu bleiben. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, den Nutzer wirklich zu markieren über ein Cookie und zu sagen, ich befeuere ihn weiter mit Werbung, zum Beispiel mit grafischen Bannern, die ich ihm halt hinterher werfe. Auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel aber auch versuchen, über einen Exit-Intent-Pop-Up zu sagen, wenn du diese Seite jetzt verlässt oder sowas, wir bieten dir nochmal einen Gutschein an, wenn du kaufen möchtest. Also ich versuche schon irgendwie mit dem Nutzer in Kontakt zu bleiben. Man muss sich das vorstellen wie ein Ladengeschäft. Wenn da jemand reinkommt und nicht kauft, dann versuche ich ja auch irgendwie zu sagen, Mensch, werd doch Fan irgendwie bei Facebook oder nimm am Gewinnspiel teil oder mach irgendetwas, damit ich weiter mit dir reden darf und du vielleicht irgendwann Geld bei uns ausgibst. Das Ganze geht heute mittlerweile über Remarketing und Retargeting sehr gut. Remarketing halt bei Google und Retargeting ist halt der offizielle Begriff. Ich markiere die Nutzer über ein Cookie. Und dann kann ich die halt hinterher zum Shop führen oder zur Webseite und kann sagen, ich möchte mit dir später ein Ziel halt erreichen.